Diese Konserve hätte gut ins Projekt Nachhallaus ehemals gepasst, denn wie ich Frank kannte, hätte er sicherlich Gefallen an der Führung und der Lokation gefunden. Wie seinerzeit im Steinbruch Lindlar, NAE-Konserve 2A, gab es auch diesmal im Anschluss an ein Geocaching-Event eine Exkursion, in deren Rahmen nicht nur die Fragen zu einem Earthcache beantwortet wurden. Auf die Antworten zum Earthcache hofft man beim Hören dieser Konserve allerdings vergeblich. Wir sind ja nicht in Spoilerhausen. Herzlich willkommen hier im Grubenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 258, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Es ist der 18.04.2026. Wir befinden uns in Engelskirchen-Lope auf einem Schotterparkplatz an der Bliesenbacher Straße. Hier wird gleich ein 30-minütiges Geocaching-Event stattfinden. Im Anschluss daran gehen wir uns im Rahmen einer Führung die Überreste der Grube Bliesenbach ansehen, die als Earthcache gelistet ist. Alfred Nehls hat in seinem Buch »Aller Reichtum lag in der Erde« einige Hinweise zur Grube Bliesenbach gegeben. Diese habe ich ergänzend in die nun folgende Aufnahme eingestreut. Doch hört selbst. Oh, ich fange jetzt mal schon mal an mit dieser wunderschönen Grafik, die ich hier habe. Das ist zwar eine etwas ältere Grafik vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz. Das heißt heute auch gar nicht mehr so. Deshalb sieht man, dass das etwas älter ist, von 2022. Und das zeigt zumindest so, wie dem Lahnhof bekannt war, wie die Stollen und Fahrschächte hier waren. Und hier, wo wir uns aktuell befinden, ungefähr sogar hier drunter, waren Stollen. Also so neben der Straße, so halb unter diesem Parkplatz. Der hatte dann seinen Ausgang da hinten irgendwo in dem Tal von dem Bach, so in Höhe der Hausnummer 81. Welches Haus auch immer das von denen da ist, kann ich das mal zeigen. Und das ganze Gelände hier rundherum, wo wir uns gerade auch befinden, also in den Wald rein, alles auf der Seite, ist eigentlich alles Haldenschüttung vom Bergbau. Weil man muss ja den ganzen Scheiß, den man da rausgeholt hat und auch weiter da vorne in der Kurve irgendwo hin tun. Der Earthcache befindet sich hier oben, da wo sich zwei Stollen und ein Schacht treffen. Werde ich gleich nochmal was zu erzählen. Und damals hatte man auch überall zu diesen Bergbaugeschichten so Klärteiche. Man hat quasi das Grubenwasser in diese Teiche reingekippt, sich das Zeug absetzen lassen, dann ist das Wasser oben drüber abgelaufen und man hatte unten diesen erzhaltigen Schlamm, womit die Gesteine sauber gemacht worden sind. Auch das befand sich hier. Die Grube Bliesenbach hatte insgesamt 5 Teiche und die waren eigentlich alle so zwischen da vorne, wo das Gebäude zu Ende ist, bis da hinten, wo wir gleich links abbiegen werden, hinter der Kurve, alle so nacheinander hier direkt neben dem Bach. Man hat das dann irgendwann verfüllt mit dem Material, deshalb ist das, dass sich das überlagert. Während der Zeit, wo dort gefördert wurde, befanden sich hier die Teiche und später hat man dann den ganzen Haldenkrempel dahin gekippt, weil der war nämlich vorher mit auf dem gesamten Betriebsgelände. Das war von unten gesehen das Betriebsgelände. Und da, wo wir gleich hochgehen, das ist hier so daneben durch den Wald. Das gibt's alles heute nicht mehr, aber man kann das, wenn wir da gleich mal zur Seite runter gucken, wenn wir da hochgehen, kann man das noch erahnen, was das für Ausmaße hatte, das Ganze. Das war um 1900, ne? Komme ich jetzt zu. Ich gucke nur gerade, ob das andere Bild, was ich... Nein, das ist auch nicht da drinne. Das war zwischen 1854 und 1926. insgesamt 75 Jahre in Betrieb, das Ding. Ziemlich lange, ziemlich viel, haben auch sehr, sehr viele Sachen da rausgeholt. Insgesamt 56.299 Tonnen Bleierz und 123.809 Tonnen Zinkerz. Und noch jede Menge andere Sachen, die man nebenbei gefunden hat. Eisen, Kupfer. Auch Leute, die da reingefallen sind, die hat man bestimmt auch wieder rausgeholt. Weil der oberste Betriebspunkt oberhalb des Earth Caches, wo wir nachher auch noch hinlaufen, an der Stelle ging es 522 Meter gerade in die Tiefe rein. Ups. Das war zu der Zeit das tiefste Bergwerk in der Region und auch lange das tiefste Bergwerk von Nordrhein-Westfalen. Ist es mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das tiefste ist mittlerweile irgendwo im Ruhrgebiet gewesen oder im Norden vom Ruhrgebiet. Nördlich davon. Also ich war mal im Bergwerk West, war ich mal auf 800 Meter. Ja, also damals. Das war glaube ich, noch nicht das letzte. Das war zumindest lange Zeit damals das tiefste. Okay. Nils schreibt, dass aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert keine aktenmäßigen Aufzeichnungen vorhanden seien und nennt als wichtigste Bauperioden die Zeitabschnitte 1883 bis 1909 sowie 1912 bis 1926. An einer Stelle merkte er an, dass die Schächte bis in eine Tiefe von 583 Meter abgesenkt wurden, was sie zur tiefsten Grube des Bergischen Lands machte. Allerdings liegt die tiefste Sohle bei 522 Metern. Und nu weiß ich auch nicht. Okay, was sagt die Uhr? 12:30. Gut, dann starten wir. Gut. Da geht's lang. Außer es sind vorab irgendwelche Fragen aktuell. Krass, wie sich das hier alles verändert hat, ne? Ja, das macht hier weniger. Also, die haben ja auch die ganzen Gebäude erst in den 80ern rückgebaut. Also hier standen bis in die 80er noch überall die alten Grubengebäude. Und das war alles eingezäunt und was nicht alles. Aber schade, ne? Die sind aktiv abgerissen worden oder sind die schlicht und einfach verfallen? Die sind aktiv abgerissen worden. Ja. Es übt halt eine gewisse Anziehungskraft auch auf die Jugend aus, ne? Korrekt, genau das war wahrscheinlich der Grund, warum sie das hier auch alles eingezäunt hatten. Und ich denke, das war ja 26, war ja so eine Umbruchszeit, ne? Dass man gedacht hat, eventuell braucht man das nochmal. Ja. Für irgendwas. Als Bunker, als Lagerstätte, Versteck oder sonst wie. Wahrscheinlich hat man es deshalb so lange stehen gelassen. Möglich. Dann kam noch der Kalte Krieg danach, dann hat es das vielleicht auch irgendwann in Vergessenheit geraten. Könnte so von der zeitlichen Einordnung her hinkommen. Was hast du gesagt? Ja. Eigentlich ist es doch gar nicht ausgeschöpft hier mit den Erzgängen, oder? Nein. Aber es kommt auf den Weltmarktpreis an, ob es sich lohnt, wieder zu fördern. Genau, die Wirtschaftlichkeit ist nicht mehr gegeben zwischen dem, was es kostet und dem, was es einbringt. Ja. Naja, früher war das von der Technik her auch ein bisschen problematischer. Ne? Also man hat bei manchen Bergwerken ja überlegt, ob man mittlerweile doch nochmal aufwältigt, weil man halt wesentlich günstigere Förderverfahren hat. Ne? Man ist jetzt mit der Technik wesentlich weiter. In der Zeit von 1853 bis 1864 wurde primitiv mit Wippkasten und Walzwerk im Handbetrieb gearbeitet. Aber ist eine Frage, ob man das will. Die Grube Lüderich in Steinbrück zum Beispiel, die waren ja relativ lange. Ja. Und die hatten auch relativ moderne Fördertechnik am Ende, 1976 oder wann das war. Aber auch da, den Job wollte halt keiner mehr machen. Die sind wirklich daran kaputt gegangen, dass keine Leute mehr nachgekommen sind. Ja, wer will das auch, ne? Die da unten arbeiten möchten. Eben. Und dann wurde es halt auch nicht mehr wirtschaftlich, wenn man keine Leute mehr... Und das bei Mindestlohn, ich bitte dich. Ja. Also auch das ist problematisch. Ne? Also ich würde auch nicht im Bergwerk arbeiten wollen, wenn ich ehrlich bin. Warum auch? Ja, ist halt ein Job, mit dem man Geld verdient. Aber wenn du Schwermetall förderst, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt gönne. Also die ganze Zeit Blei muss man nicht. Da unten findet man alles das, was der menschliche Körper essentiell nicht braucht. Ja. Wobei Eisen. Eisen ist okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob das in der Form so gesund ist. Ja, du müsstest entweder mit Atemschutz arbeiten oder du hast die ganze Zeit auch noch den Staub. Ne? Je nachdem, in welches Gestein das hier mit eingebettet ist, Silikose. Kannst du das so technologisch machen, dass du darunter Roboter schickst. Da muss kein Mensch mehr in die Löcher. Nee. Das geht. Aber es ist halt teuer und hier bei uns lohnt sich das einfach nicht. Wir haben zwar noch unterm Bergischen Land noch mehr als genug, aber du brauchst Genehmigungen dafür. Du musst sicherstellen, dass drumherum nichts passiert. Und das ist alles so horrend teuer und dauert so lange. Da gibt es andere Quellen. Da gibt es leider Gottes günstigere Quellen. Ja. Muss man so sagen, mit den Kindern, die da in die Tunnel geschickt werden, wegen dem Lithiumabbau oder sowas. Leider Gottes gibt es da günstigere Quellen. Na gut, ich meine, wir haben ja auch noch Steinkohle, bis der Arzt kommt, ne? Ja. So für, ich hörte mal 800 Jahre, ich mag mich irren. Ja, wir können. Aber die kriegst du jetzt auch nicht mehr raus. Nö. Also, wir hatten auch mal die nächsten Jahre nicht, wo man hätte aus Steinkohle Sprit machen können. Richtig, das Fischer-Tropsch-Verfahren, das wurde ja in Schwalbe 1. Hat man uns verboten, das nochmal irgendwann anzuwenden, nach dem Zweiten Weltkrieg. So, guck mal, hier steht so eine wunderschöne neue Säule. Die kenne ich selber noch nicht. Muss irgendein Restbestand sein, ne? Aber hier sieht man das sehr, sehr gut. Nämlich das, was ich euch eben gezeigt habe, das Bild, ist hier unten auch drauf. Und wir befinden uns genau da, am Rand des Geländes. Das, was ich eben hier, das ist das Bild gewesen. Und wir gucken jetzt, das ist der Weg hier hoch, da hoch, am Rand entlang. Und da geradeaus, neben dem Weg in die Richtung da in dem Tal, da war das Gelände. Da sieht man das auch noch mal sehr schön hier am Rand. Weil das Gebäude, beziehungsweise die Reste von dem Gebäude, da, die sehen wir gleich noch. Die stehen noch. Das ist der alte Maschinenschacht, Schacht 2. Da sehen wir zumindest die Halde dahinter nachher noch. Das ist ja mega cool. Wir haben auch Google Castro ja auch was, ne? Genau. Da muss man auch mal fotografieren hier. Für meine Bilder. Ja, das ist, ja, ja. Weil da habe ich heute Morgen auch den neuen Schacht- und Stollenplan gefunden. Aber wir sind ja eben von hier gekommen. Auf der Karte hier, könnt ihr gleich auch mal gucken, aber da sind auch diese Teiche, was ich euch gesagt habe gerade. Und hier die Aufbereitungsanlage, die habe ich nämlich auch auf meiner Karte drauf. Das Gelbe, ne? Bei mir dir. Auf der Karte ist das Gelb und hier ist es Blau. Und hier die Teiche sind bei mir Blau. Aber es ist, das ist nämlich die alte Karte vom Lahnhof, die ich auch habe. Nicht die Stollenkarte, die ich heute Morgen im Internet noch gefunden habe. Also wie gesagt, da ist noch so eine schöne Tafel, die da ein bisschen was zu erklärt. Könnt ihr auch noch mal drauf gucken oder wir gehen weiter, wie ihr möchtet. Sagt mir, was ihr machen möchtet. Wir kommen wieder zurück hier, ja? Wir müssen ja wieder zum Auto zurück. Stimmt, du musst 500 Meter schreien. Wie lange fällt man 500 Meter? 9,8 Meter pro Sekunde. Das müsste, ja, so ein längerer Schrei wird das so. Ich denke mal, 3-4 Sekunden vielleicht. Ich bin Beamter, ich brauche selbst mal Fallenlänge. Das ist die. Der war gut. Der war wirklich gut. Also wie gesagt, zu unserer Rechten, der gesamte Wald war diese große Industrieanlage, die hier so schön am Hang auch gebaut ist oder gebaut war. Die Überreste von dem Gebäude, was man da auf dem Bild sieht, die sehen wir jetzt hier links am Wegesrand. Das ist so ein Stück von dem unteren Bodenfundament, wo dieses Gebäude dann mal drüber stand. Das ist davon noch übrig. Ja, das stand halt für die Arbeiten hier im Wald nicht im Weg. Das ist der Unterschied. Ne? Und wie typisch, ne? Oben Lorenbahnschienen als, korrekt. Als Decke, als Träger für die Decke hat man immer gern genommen. Weil man hatte davon genug hier. Genau. In 40 Jahren verfällt das nicht. Genau, also das ist auch 1926 oder was hatte ich eben gesagt? Hast du gesagt, ja. Also ist genau 100 Jahre nicht mehr benutzt worden. Steht immer noch. Ja. Aber man merkt das, also wenn man da reingeht und sich den Beton mal so anguckt oder mal da dran rumfühlt, man merkt, dass das Gebäude irgendwann auch den Geist aufgeben wird. Komplett. Also das ist das Letzte, was noch wirklich so als Gebäude erkennbar ist, was hier noch steht. Und damals war unser Beton noch ein anderer als heute. Auch richtig. Ja, vielleicht wird es ja irgendwie. Also die Römer hatten auch schon richtig geilen Beton. Ja. Ne? Ja. Das, so. Das hielt auch mitunter. Und der Bunker und der Bunkerbeton ab 1930, der war auch so übel nicht. Nee, der ist fast unkaputtbar. Ja. Ja. Also, Marz war dazwischen so ein bisschen gehuelt, aber. Ja, ich frag mich aber trotzdem. Nee, wenn das 26, dann hatten sie ja vorher nicht, schon gebaut. Nein. Das ist keiner. Deswegen, das ist so die Zeit dazwischen. Guck, zwischen Römer und. Das ist nämlich eine andere Geschichte. Doch, von der Blastik, Naturschutzgebiet. Ja, ne? Also, das weißt du, warum keine Dose. Heute Naturschutzgebiet GM065 seit 2005. Aber guck dir die Bauten in Prora an, die sie versucht haben, da zu sprengen teilweise. Die haben ja kapituliert und lassen sie stehen, weil sie die nicht klein gekriegt haben. Nicht, weil sie die so toll gefunden haben, sondern wirklich, weil... Aber war ja bei Helgoland auch nicht anders, ne? Ja, egal, wo du auf alte Bunker triffst, ob das auf den Kanalinseln ist oder an der niederländischen Küste oder sonst wo, die stehen ja alle und... sind in einem wahnsinnig erhaltenen Zustand. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich schneide die Aufnahme hier mit, wenn du nicht mit drauf sein möchtest, weil das könnte im Internet landen. Wenn du nicht drauf sein, dann musst du mir das sagen, weil dann schneide ich deine Stimme raus. Also ich habe das gehört, als du das eben unten gefragt hast. Ich hätte sonst ganz laut gebrüllt. Gut. Ja, ich muss trotzdem fragen. Ja, das sind ja Persönlichkeitsrechte. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, warum du gefragt hast. Hier unten, da sieht man auch noch diese Hügel, das waren auch quasi so aufgeschüttet an dem Hang. Auf dem Foto sieht man, dass wo die Gebäudeplatten drauf sind. Dass man das so wie so eine Terrassenform an den Hang gebaut hat. Erstmal alle nachkommen, nachrücken lassen. Das hier ist das Plateau vom damaligen Maschinenschacht. Also einer der Zugänge, wo man unten in die Tiefen des Bergwerks kam. Ich habe das Bild jetzt auch auf dem Handy, weil ich das heute Morgen im Internet gefunden habe. Ich habe es nur nicht auf dem Papier. Wer möchte, darf dann auch gerne hier mal gucken. Das war auch unten eben auf der Tafel. Da stand hier dieser Förderturm und das Gebäude. Das war hier auf dem Plateau. Und hier hinten, dieser abgegrabene Hang, ist der da. Dass man so die Dimensionen sieht, wie groß das war. Also von hier aus ist es relativ, so auf die Ecke geguckt, relativ klein gewesen. Auch der Förderturm war nicht besonders hoch. Ist der Schacht verfüllt oder ist der nur mit einer Betonplatte abgedeckt? Der Schacht ist höchstwahrscheinlich so, wie das überall bei uns hier im Bergischen Land ist. Man ist so knapp 50 Meter da reingestiegen, hat ein Holzgerüst reingebaut, ein paar Strohballen da reingeworfen und Erde drüber gekippt. Oh, okay. So wurden Bergwerke hier verfüllt, ja. Das sorgt halt dafür, dass auch regelmäßig wieder sowas zusammenbricht. Und, ja, natürlich. Gut, hier, keine Ahnung, also das Loch war wahrscheinlich irgendwo so da, wo der kleine Tannenbaum da steht mit den hellen Spitzen. Ja. Irgendwo da. Es ist nicht umsonst Naturschutzgebiet, wir sollen da ja auch nicht rumlaufen. Ja, ja. Ne? Ja, ich bin ja aus dem Siegerland, da sind die alten Schächte in der Regel mit Betonplatten dann zugemacht worden. Das macht man heute hier auch, wenn die Dinger wieder zusammenbrechen und die Löcher einmal sich wieder auftun, dann macht man das auch so. Wenn so ein sogenannter Tagbruch entsteht. Ich weiß nicht, ob das hier angekommen ist, wie Siegen da in den vergangenen Jahren seine Probleme mit gehabt hat. Das war ja richtig heftig. Und ich wohne mitten auf dem Schweizer Käse, wo das passiert ist. Okay. Ja, wir haben ja aber einiges. Also in der Nähe von Lindlar, Richtung Schmitzhöhe, da ist auch meine Kuh plötzlich auf der Wiese verschwunden. Ja. Ja. Weil es da einen Tagbruch gab, also das hatten wir auch vor Jahren. Bei uns in Immekeppel oben auf dem Berg auch, mitten in Großhurden, auf einmal ein riesiges Loch, keine Ahnung, 30 Meter Durchmesser, ewig tief, mitten auf der Kuhwiese. Ja. Und was auch viele nicht wissen, also wir hatten ja diesen hier in Molsfeld, gab es ja mal einen Obi-Markt, ich weiß nicht, nicht Obi, ein Knauber, ich weiß nicht, wie der jetzt heißt. Der Bauhaus, ja. Oder Bauhaus. Und bei dem ist auf der Straße, mitten auf der Straße, ein Gullideckel. Da ist so eine Bushaltestelle. Und das ist aber kein Gulli, sondern das ist ein Revisionsschacht, wo die regelmäßig immer mal wieder gucken, ob der Scheiß abgesackt ist oder nicht und ob sie nachfüllen müssen oder auch nicht. Da ist ein Bergwerk drunter. Das war quasi der Fahrschacht. Da stand früher an der Stelle mitten im Wald ein Förderturm drüber und das war der Fahrschacht. Der Gulli auf der Straße zwischen den beiden Bushaltestellen mitten drauf ist der alte Fahrschacht. Ja. Wenn die Straße mal gesperrt ist und du im Sommer die Möglichkeit hast, da hinzukommen und hältst mal den Kopf da drüber, da kommt ordentlich kalter Wind aus dem Gulli. Ja. Und das riecht auch nicht nach Gulli, das riecht nach Bergwerk. Ja. Es ist getarnt. Und das ist auch damals mal abgesackt. Da war die Straße mal fast ein Jahr lang gesperrt, weil da an der Stelle ein Stück weiter unten, wo dieser Müllumschlagsplatz auf der rechten Seite ist, hatten die auf einmal so einen Versatz in der Straße. Da war Loch aufgebrochen. Tja. Also wenn man diese Schäden mit einrechnet in die Wirtschaftlichkeit des Abbaus. Vergiss es. Ja. Ja, aber das Schlimme ist ja, es ist ja auch nicht alles wirklich kartografiert. Nee, überhaupt nicht. Ja? Das ist das. Also aus dem alten Bergbau gibt es so viele Schächte, das weiß heute keiner mehr. Ich meine, es gibt zwar viele alte Karten, aber oftmals wundert man sich dann. Ne? Ja. Ja. Versacken im Stadtarchiv in Köln. Ja, nee, die sind schon alle größtenteils teilweise in Arnsberg oder in. Ja, ja, aber ja. Was passieren, ne? Ja. Also es ist definitiv, wie wenig das Bergamt teilweise über diese kleineren Sachen weiß. Ich bin da bei Informationsveranstaltungen vom Bergamt gewesen. Und weil ich mich in der Gegend auskenne, ich bin da aufgewachsen und ich weiß die Löcher, wo wir drüber früher als Kinder drin rumgekrochen sind. Und habe die danach gefragt. Nee. Entweder wollten sie es mir nicht bestätigen, ja. Das weiß ich nicht, oder sie hatten wirklich keine Ahnung. Also ich weiß von Bensberg, das Bensberger Erzrevier, ist ungefähr so ein Radius von 50 Kilometern Luftlinie um Bensberg rum. Kartografiert sind da ungefähr 170, 180 Bergwerke offiziell kartografiert. Inoffiziell geht man von weit über 500 Bergwerken aus, die sich in diesem Bereich befunden haben. Seit den Römern? Nee, zu damals zwischen 1800 und 1970. Okay. Weil jeder, der dann gemerkt hat, oh, meine Nachbarn, die buddeln hier, die finden was, hat natürlich auf seinem Grundstück angefangen zu buddeln. Und wenn die was gefunden haben, haben die sich vom Bergamt dann die offizielle Abbaugenehmigung erst geholt. Aber die haben trotzdem überall gegraben und erstmal geguckt, auch bis in tiefere Tiefen rein oder in den Berg. Wenn du jetzt so einen Berg hast, dann erstmal da Loch reingebaggert und reingegangen und geguckt. Und das sind alles so Stollen, Schächte, alles noch da. Mhm. Weil die haben das ja auch nicht ordentlich verfüllt. Selbst der Königsforst ist durchlöchert von Bergwerken. Ja. Überall. Also, ja, da ist jetzt ein Teil Naturschutzgebiet, das war vor Jahren, ich meine so 2008 war ich mal da, da war es noch nicht. Da ist in der Nähe von diesem Bahnhof Forstbach, ein Stück rüber, da findest du noch den alten Maschinenschacht von so einer Grube, abseits des Weges, aber da kannst du jetzt offiziell nicht mehr hin, weil halt Naturschutzgebiet ist. Also ich hatte das zufällig in einem Werk vom Rösrather Geschichtsverein gefunden. Dann habe ich gedacht, na, du hast ein GPS, habe mir das irgendwie in diese Karte von Google Earth damals reingelegt, so um mal zu gucken, wo muss es ungefähr sein, und da bin ich mal gucken gegangen. Und wir hatten den dann damals, wo ist meine Holde, gefunden. Ja. Ja. Also das ist auch an anderen Stellen sehr, sehr viel. Nee, wegen Bahnhof Forstbach, der Maschinenschacht da abseits. In welchem Ausmaß. Das ist du warst das, was dabei. Ich auch hatte. Ich habe eine historische Karte gefunden und ich habe eine offizielle Karte vom Landesamt. Das sind erhebliche Differenzen. Die sind erheblich different, aber die Karte vorher, die war halt handgezeichnet. Das heißt, die haben, ja irgendwie, wir graben da in die Richtung, dann geht das da lang. Dann graben wir in die Richtung, aber die Stollen müssen ja da sein. Ja. Sonst hätte der Grubeneigentümer die Pläne nicht gezeichnet. Aber das Amt, also das offizielle Landesamt, die wissen nur von dem, dem und dem. Und den zwei Eingängen, das war's. Also, schwierige Geschichte. Ja. Es gab mal eine. Deswegen wohnen wir in einer Tagbaugegend, wir wissen, wo unsere Löcher sind. Es gab mal eine CD, die geisterte hier in Geocacher-Kreisen rum. Da bin ich leider damals nicht dran gekommen, aus Gründen. Da war sehr, sehr viel drin verzeichnet. Das muss wohl mal ein Leak vom Bergamt gewesen sein, zum Teil. Und ich habe einen beim Bergamt, also Bekannten, der arbeitet im Bergamt. Aber nee, über den kommst du nicht dran. Also der war es nicht, das weiß ich. Gut, wir fahren mal fort. Wir gehen mal hier weiter. Da oben in der Kurve befindet sich nämlich der Earth Cache. Und die große Halde von dem Tiefenschacht. Auch inzwischen Ökotopen. Weil hier alles andere ist so schön zugewachsen. Deshalb soll da auch keiner graben oder nach irgendwas gucken. Ja. Mineral auf Platz 3. Aha. Was auch gar nicht verzeichnet ist, dass es hier abgebaut wurde. Aber es wurde abgebaut. War nur nicht so viel, dass man gesagt hat, das lohnt sich, weil Blei und Zink brauchte man mehr, war teurer, konnte man besser verkaufen. Aber Eisen gibt es hier auch genug. Dafür biegen wir jetzt hier rechts ab auf die Halde. Hatten die hier auch in geringen Mengen Silber mit drin? Weil wir sind, Ja, im Bleiglanz war es. Weil wir hatten ja die Silberkaule, die ist ja auch nicht so weit weg. Genau. Bis zu 5% Silber war mit dem Blei hier. So, wer damit hin möchte, ich empfehle Schutz vor kleinen Krabbeltieren. Wenn du Fotos willst, nimmst du mit. mit? Nee, ich gehe da nicht hin. Ich brauche jetzt keine Zecken. Du gehst auch nicht mit. Okay. Nee, Zecken brauche ich jetzt nicht. Dann gehe ich mal mit den Leuten, die mit möchten. Eine kleine Krabbe. Ich brauche keine Zecken. Maschinenhaus Forsbach? Ist das der Bunker hinter dem Bahnhof? Nein. Der Bunker, die Einmannzelle, also die, beziehungsweise dieser kleine Bunker, der war extra für die Bahnbediensteten. Weil im Zweiten Weltkrieg mussten für die Bahnbediensteten, also die Bahnhofsmitarbeiter, immer ein Schutzraum zur Verfügung stehen. Deswegen haben die den gebaut. Der ist ungefähr, ich würde jetzt schätzen, 600, 700 Meter schräg in den Wald rein, auf der gegenüberliegenden Seite vom Bahnhof, also nicht auf der Bunkerseite. Und da findest du einen backsteingemauerten Schacht. Der ist noch da und das war der Maschinenschacht von der Grube. Ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf der anderen Seite quasi. Also ja, also du hast hier den Bahnhof, hier ist diese Einmannzelle und hier hinten irgendwo an einem Hang, wo es ein bisschen runter geht, mitten im Wald, ist aber Naturschutzgebiet, da findest du diesen Maschinenschacht. Ich kann zu Hause gucken, welche Grube das war. Ja, ich guck mal, ob ich das auf der Karte finde. Ich würde mal gerade immer noch hinterher. Und da jetzt wirklich reingeht ins Gebüsch, dass da die Zecken. Ja, ja. Dann hast du die Elf. Geh davon, also Haldengelände hier, das ist ja hier alles lockeres Sonnengestein. Da finden die Schutz ohne Ende. Zecken können bis minus 28 Grad Temperatur, die erreichst du in diesen Halden im Gestein nie. Das heißt, die einzige Chance, die du hier hättest, damit du das Zecken freikriegst, ist, du musst hier die Flora abfackeln. Das haben wir früher auf Feldern gemacht, das haben wir früher immer nach dem Abholzen von Wäldern gemacht. Und da, wo das gemacht wurde, ist das mit Zecken moderat. Also ich kann mich nie erinnern, als Kind mal eine Zecke gehabt zu haben. Das ist natürlich scheiße für die ganzen Kleintiere, die da sind. Aber ansonsten wirst du der Zecken nicht Herr. Und das wird hier in den Bereichen immer mehr. Und das ist halt scheiße. Wir haben ja bei uns Steinbruch. Reines Steinbruchgelände in Lindlar beim Steinhauerfahrten. Das sind auch richtig große Halden. Und da kannst du im Februar, wenn du hinfällst und du hast die Hand im Laub, auch unterm Schnee, wenn du die rausziehst, hast du zwischen 3 und 5 Zecken drauf. So, also da, das ist immer ein Problem. Ja, ich selbst habe noch nie eine gehabt. Und ich laufe wirklich teilweise barfuß. Krabbeln noch. Bist du FSME geimpft? Ja, das haben wir ja einmal gemacht, weil wir dann mal in den Süden. Also gehen wir davon aus, wir haben hier eine ähnliche Gefährdungslage wie im Süden auch. Nur du weißt ja, wie sie es machen. Ne? Also die gehen morgens hin, ziehen irgendwie so eine Gase, so eine Art Gardine über die Wiese, sammeln die Zecken ein, gucken, wie viel davon FSME-Träger sind und rechnen das auf die Bevölkerung des Bundeslandes um. Mhm. Dann kannst du dir vorstellen, warum NRW nie ein Problem wird, weil wenn das passiert, dann ist ganz Deutschland rot. Also, weil bevölkerungsreiches Bundesland. Auch regelmäßig aufgefrischt? Ja, muss es eben. Nächstes Jahr haben wir es, glaube ich, hier. Nächstes oder übernächstes. Ja. Toll. Ist eine Erinnerung. Ja, alle 5. Und wenn du über 60 bist, alle 3. Und die Ärzte, also manche hier im Bereich, also meiner auch, der rechnet das nicht mehr ab. Ich muss die Rechnung von dem Zeug zu meiner Kasse schicken, wenn ich es denn möchte, wenn ich es wiederhaben will. Das kostet jetzt 56,20 die Dosis. Also, dann wisst ihr Bescheid. Weil ich war vor 2 Wochen dran. Und du machst einen Podcast, habe ich eben gehört? Ja. Welche denn? Konservenradio Dosenhausen. Da kommt manchmal was vom Geocaching, manchmal sind aber auch solche Sachen hier dabei. Oder ich war. So. Glitzer, Glitzer! Genau. Und was ist es? Braunes Gold. Braunes Gold. Was? Das ist dieses, wie heißt das hier auf dem Bild? Bleiglanz. Aha. Ich krabbel mich schon überall, obwohl ich keine habe. Wir müssen aber gleich trotzdem gucken, ne? Weil bevor du bei mir einsteigst, möchte ich dich halbwegs zeckenfrei haben. Ja, machen wir. Boah, das ist aber anspruchsvoll. Nee, damit die nicht im Auto rumkrabbeln, wenn sie abfallen. Die müssen da nicht bleiben, bis wir das nächste Mal einsteigen. Ne? Ja, also irgendwann wird das Auto, kriegt schon seine 80 Grad. Aber es ist keine, oder? Nee. Ja, gut, ich kann nur was krabbeln sehen. Ja, von der Größe her hätte es passen können. Doch, ist eine. Ja, kannst du davon ausgehen. Ja. Die habt ihr ja jetzt alle. Jetzt schnippen die alle erstmal auf die anderen Leute, damit das. Okay. Wir haben jetzt ein paar Sachen geholt. Hier auf dem Weg findet man die auch. Eher so dann da runter, da wo die Kugeln liegen. Da ist eigentlich, glaube ich, auch sind da die Koordinaten. Da können wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen. Wer jetzt nicht mit da war, das braune oder orangebraune ist hier, sieht man sogar da. So eine richtige schöne kleine Kristallkante. Sie hat da relativ viel. Das ist sogar schon so ein bisschen rötlich angelaufen. Wenn man Glück hat, dann findet man auch sowas. Dann hat man hier so ein Band. Das ist schon so angelaufener, verwitterter, der so rötlich wurde und braun. Und das ist der frische, diese komischen Strahlenfarben. Und ist was? Also es ist aufwendig, mit minimalen Erträgen. Genau, es ist aufwendig, ist aber damals gemacht worden, weil man hat das unten im Bergwerk auch gefunden und hat es mit hochgebracht und hat es dann auch verarbeitet. Nicht nur Blei und Zink, sondern auch Eisen ist hier gefördert worden, gibt aber keine Dokumente darüber, wie viel. Dann haben wir da ein paar Fragen zu den Sachen, dass wir den Earth Cache gemeinsam lösen, dann darfst du das mal vorlesen. Ich darf mir die Antworten bei dir fotografieren. Oh, ich hoffe, du kannst das lesen. Ja, das ist noch mehr als das, was ich habe. Aber meins kann auf jeden Fall. Hast du die Antworten auch fotografiert? Oder hast du die? Ja, theoretisch habe ich die mitgeschnitten. Aber jetzt stell mal vor, da klappt was mit der Aufnahme nicht. Dann stehe ich da. Mach doch bitte mal ein Foto. Jawohl, darf ich bitte auch ein Mistausch? Redundanz, ganz wichtig. Ich hatte einmal den Fall, da hat das Scheißding nicht aufgenommen. Aber man weiß es nicht. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Au! Echt? Nee, der will aber nicht. Der hat Füllung. Hä? Gold, Gold! Der hat Bleifüllung. Und? Haben deine Zähne auch? Also Füllung. Aber nicht Blei, Gott sei Dank. Gib mir mal einen Stein. Ich krieg den jetzt nicht komplett auf, dafür bräuchte ich einen Hammer, aber. Da haben wir auf jeden Fall Bleifüllung auf der Seite und das Schwarze hier ist Zink, Zinkblende. Das Silberne ist Bleiglanz. Und also im Stein einmal alles drin, was du hier so findest. Sehr interessantes Ding. Deshalb nehme ich den auch mit. Im Schraubstock einspannen. Ja. Ach, Quatsch. Und dann draufhauen. Einmal im Schraubstock zudrehen und dann ist er auch auf. Oder das Gewinde vom Schraubstock ist kaputt. Oder der Schraubstock. Habe ich schon gesehen bei einem. Gut, okay, dann würde ich sagen, so knapp, ja. Ah ja, wir hatten hier eben noch. Der Kollege hatte noch Schlacke mitgebracht. Klar, auch bei der Verarbeitung von den Erzen da unten. Darf ich mal? Nee, nicht Zecke. Glas oder sowas ähnliches wie Glas. Ja. Schlacke, wenn die splittert, ist die wie Glas. Ist ja nichts anderes dann. Ja, genau, geschmolzener Stein. Ja. So ist es. Ja, und das ist natürlich hier auch auf der Halde mit abgeschüttet worden, was die nicht brauchten. Ne? Also das ist. Hatten die hier eine Hütte? Da unten, unten? Ja, die Aufbereitungsanlage, ja. Also in Engelskirchen, da gab es ja in Unterkaltenbach eine Hütte. Ne? Mhm. Und als Schüler sind wir unten an dieser Bundesstraße vorbeigegangen. Da waren auch noch ein paar Teiche und das ist die Agger. Und du fandest überall grüne Steine. Ja, also die sahen aus wie Plastik im Endeffekt fast. Ne? Die waren grün, die waren richtig glattflächig. Das war alles Schlacke aus dieser Hütte. Diese über die Jahrzehnte. Steinchen, die findest du auch in der Agger. Nee, solche Wacker. Ich habe zu Hause so richtig dicke, große, grüne Dinger. Das ist heute noch, aber nur noch so groß maximal in der Agger. Und wir gehen jetzt mal noch da hoch, wer da mit möchte. Also oberhalb der Halde. Und da können wir uns noch den Eingang in den tiefsten Schacht angucken. Da gibt es auch noch so einen kleinen Tunnel, wo man reingucken kann, so einen gemauerten, seitlich. Das ist ein Wettertunnel gewesen zur Belüftung des Ganzen. Ist das ein vernünftiger Weg oder auch wieder so? Das ist nicht so schlimm. Ja, hier hoch. Und das ist nicht so schlimm wie hier. Es ist eher so ein bisschen Wiese. Wiesig. Trampelfahrt wiesig. Gut. Da gehe ich mit. Gut. Dann starten wir mal darauf. Weil Wiese gerade um die Temperatur, wenn du keine Feuchtigkeit hast, ist in der Regel relativ zeckenfrei. Mhm. So, wir laufen jetzt hier quasi die seitlich die Halde hoch. Das hier ist quasi auch alles Haldenmaterial hier unten unter unseren Füßen. Für die Leute, die es mitgekriegt haben. Aber die anderen können sich das anhören, wenn sie wollen. Ja, klingt sinnvoll. Vorausgesetzt, mein Atem ist nicht so schwer und ich höre mich ja in der Regel immer an wie eine Dampflok. Ist das so? Ja, es wollen alle hören, ne? Den dicken alten Mann beim schweren Atmen. Naja. Ob es Fans sind, weiß ich nicht. Aber es ist viel Schadenfreude dabei. Oh. Also, ich wollte euch noch was anderes Schönes zeigen, bevor ihr das nachher irgendwo lest und dann sagt, das hast du gar nicht erzählt. Schaut mal da oben. Da oben ist so ein kahler, bräunlicher Hügel. Da wächst nichts drauf. Da wächst nichts drauf? Was meint ihr, ist das? Ameisenhaufen. Blei. Nee. Blei. Sicherlich auch, ja. Also auf jeden Fall Schwermetall. Ja, aber warum ist der da oben und nicht hier unten? Und warum hat der eine komplett andere Farbe als der Rest da unten? Was meint ihr? Ist wahrscheinlich vom Schacht abteufeln irgendeine Schicht durchbrochen worden, die dann da abgelagert worden ist. Das ist eine andere Schicht, das ist schon mal richtig. Das ist eine andere Schicht als das Material, was hier abgeschüttet wurde. Habt ihr auch eine Idee, warum? Weil die nicht genutzt werden könnte. Ja, wie gesagt, das ist Haldenmaterial, also Abfall aus dem Bergbau. Mhm. Aber ich gebe euch mal einen Tipp. Das Material, was da oben liegt, befindet sich da auch, nur unten drunter. Das ist das Füllmaterial, was die genommen haben? Nee, das ja, du hast ja hier im Endeffekt, das ist ja auch alles erstmal irgendwann aufsedimentiert. Und dann ist das auch, also dann ist das halt über die normale Faltung halt hochgekommen. Und das könnte dann so eine Schicht sein aus einer, keine Ahnung, Zeit. Also wir haben hier oben an der Oberfläche haben wir Sand, sehr viel, und Erde natürlich, Oberflächensedimente. Und das Material, was da liegt, diese dunkleren Steine, die kommen von tiefer unten aus dem Boden. Also quasi je tiefer man geht, desto dunkler wird das Gestein. Aber warum liegt jetzt da oben helles Oberflächengestein? Weil sie es hingeschüttet haben. Ja, genau. Wer hat das da hingeschüttet? Wir kommen der Sache näher. Ja, ich gehe mal davon aus, die Leute, die hier... Ja, die den Schacht gebaut haben. Die hier im Bergwerk gearbeitet haben. Ja, ja. Wann? Wann ungefähr? Am Anfang. Relativ früh. Ganz am Anfang? Weil die relativ früh? Die mussten ja erstmal die Oberfläche abtragen. Okay, ich glaube, ihr wisst nicht, worauf ich hinaus will. Nee. Da oben sind noch mehr von diesen Hügeln. Das sind Tagebauaushübe aus der Römerzeit. Und warum wächst da nichts drauf? Weil da genauso wie in den restlichen Boden hier Beton. Blei, Zink etc. drin ist. Kein Beton. Und weil die auch relativ steil sind. Wahrscheinlich auch, weil die ständig wieder abrutschen, wenn es drauf regnet, durch Erosion. Aha. Also nicht, weil da drauf nichts wachsen kann, sondern wegen der Erosion. Möglicherweise. Ja. Ich habe mir die noch nicht genauer angeguckt. Ich weiß nur, da oben, das sind 7 oder 8 solche Hügel da oben in dem Wald. Die sind aus Römerzeiten. Okay, aber und da, die Löcher sind übrigens auch direkt daneben. Also da, wo der Hügel ist, ist daneben das ausgehobene Loch. Also hatten die hier auch ähnlich wie am Lüderich oder so Rennöfen gehabt, auch ganz zu Anfang mal? Korrekt. Auch davon findet man da oben wohl noch angeblich irgendwelche Reste. Okay. Also Schlackenreste und sowas. Ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, weil das da hinter der Kurve sehr, sehr zugewachsen ist. Immer im Sommer. Und ich bis dahin bisher noch nicht gekommen bin. Aber das ist zumindest das, was auch unten auf der Tafel wahrscheinlich stehen wird, was datiert ist. Die ersten Bergbauspuren hier in der Ecke. Wobei die Schlackenreste ja auch alles andere als vegetationsfreudig sind. Auch das ist richtig. Im Siegerland haben sie ja jahrelang den Schlackensand von den Halden begeistert genommen, um ihre Hofeinfahrten unten drunter unter das Verbundpflaster zu schottern, weil dann kein Moos und dergleichen aus den Fugen rauswuchs, weil da so böse Sachen drin waren. Sie kann halt die Schwermetalle ins Grundwasser. Und der weltberühmte Monte Schlacco in Geisweid, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, das ist die Halde von der Berlenbacher Hütte. Der ist ja heute noch überwiegend kahl und die ist seit 70 Jahren zu. Mhm. Ja, da gibt es hier auch Halden, wo Kupfer drin ist. Die sind auch seit über 100 Jahren nicht mehr in Betrieb, da wächst nichts. Eben. Da wächst einfach nichts. Egal wie flach oder steil die sind, da wächst nichts. Wir waren ja mal auf einer solchen. Gut, wir gehen dann jetzt mal da durch die Wiese da rum. Da ist nämlich das große Loch. Darunter befand sich, oder da an der Stelle hier, befand sich der ganz große Förderturm. Man sieht auch noch Fundamente davon. Also, hier kann man mal runter gucken. Jetzt sieht man nicht da, wo wir gerade waren. Das ist das, wo wir eben waren, nur von oben. Und hier hat man auch noch die Abbruchecke von dem halben Material. Das rutscht dann immer weiter schön darunter. Manchmal findet man hier oben auch sehr schöne Kristalle. Manchmal. Wie das da runter geht, kann man aber leider Gottes so auf so einem Foto gar nicht so sehen. Nee, das siehst du nie. Weil 3D fehlt. Genau. Obwohl das neue iPhone kann das doch mit dem komischen LiDAR-Sensor. Aha. Angeblich. Ja. So, also. Und das hier ist die Pinge, also quasi das Überbleibsel eines Bergbauschachtes, zusammengefallen oder verfüllt oder ähnliches, von dem sogenannten Kunigunde-Schacht. So dieser Schacht, der an dieser Stelle da hinter dem Bäumchen, wo die Vertiefung noch weiter runter geht, roundabout 520 Meter in die Tiefe ging. Da hinten, das ist dein Loch, genau. Und da hinten, dieses Fundament davon, dahinter stand noch ein Gebäude. Und auf diesem Fundament und nach hier drüben, hier gab es auch mal Fundamente, stand ein Förderturm darüber. Wir können gleich nochmal hier rumgehen, weil da hinten drinnen in diesem sind noch so Einkerbungen und so, ja, man könnte es als kleine Räume sehen, wo die Seilwinde und der Motor und alles drinnen waren, was den Förderturm angetrieben hat. Springen wir nun nach 1864. Eine Aufbereitung und ein neues Wohnhaus wurde gebaut. Vom 8-Stunden-Betrieb war man jedoch noch weit entfernt. Selbst Sonntag wurde gearbeitet. Der Betreiber holte aus den Arbeitern heraus, was sie bereit waren zu leisten. Teilweise ruhte der Grubenbetrieb, weil die Leute zu Bauarbeiten herangezogen wurden. Laut Seigeris existierten 3 Schächte, ein Blindschacht und diverse Gesenke. Schacht 1, westlich gelegen, führt auf den sogenannten tiefen Stollen, einen 300 Meter langen Entwässerungsstollen, den die Alten seinerzeit in den Berg getrieben hatten. Letzterer war notwendig, um die in der Lagerstätte anfallenden Wassermassen abzuleiten. Das Stollenmundloch befindet sich am Weg von Lope nach Schalken und ist durch sein braun gefärbtes Gestein erkennbar. Der mittlere Stollen liegt 20 Meter darüber und diente als Förderstollen. Nils zitiert mehrfach den ehemaligen Steiger G. Rottländer, der um 1900 auf der Bliesenbach tätig war. Rottländer sagte, dass die Aufschließung der Grube in die Zeit des Mittelalters fällt und schon vor Erfindung des Schießpulvers in Betrieb gewesen sei. Das soll aus Funden bei Wiederaufschluss der Grube hervorgegangen sein. Persönliche Anmerkung: Die Erfindung des Schießpulvers lag um 1300. In dieser Zeit wurde das vorhandene Bleierz abgebaut, die Zinkblende hingegen stehen gelassen. An der Stelle, wo später das Direktorenhaus stand, wurde jener tiefe Stollen, der Entwässerungsstollen, angelegt, der 300 Meter ins Gebirge reichte. Schacht 2 führt auf die 292 Meter Sohle. Dieser war zuerst kreisrund 300 Meter tief durch die feste Gesteinsmasse bis zur Talsohle auf den tiefen Stollen abgesenkt und lag bei Beginn des neuen Abbaus um die 70 Meter unterhalb der Stollen- und Talsohle. 1885 wurde er nachgeschossen und zum Maschinen- und Förderschacht ausgebaut. Südlich und nördlich wurde jeweils ein Schacht in die Nähe dieses Gangs gesetzt. Schacht 3, der Haupt- oder Kunigunde-Schacht, wurde 1884 angelegt, um die nordöstlich gelegenen Gänge zu erschließen. Er führt auf die 227 Meter Sohle, wo er ein erzleeres Gebiet erreichte. Von dieser Sohle wurde etwas weiter westlich zwischen 1906 und 1909 ein weiterer Schacht, ein Blindschacht, auf die 358 Meter und 392 Meter Sohle und ab 1919 bis auf 522 Meter weiter abgeteuft. Da Normalnull bei 134 Meter verläuft, liegt der tiefste Punkt somit 382 Meter unter Normalnull. Dann war hier drumherum natürlich auch eine Art Gebäude, also dieses typische, was man so kennt, wo der Förderturm oben drüber steht. Und da unten, dieser kleine Tunnel, der geht ja ungefähr bis dahin, wo es da vorne steiler wird, unter der Erde. Dahinter ist das zusammengefallen. Das war ein Anschluss durch diesen Berg, das hat da drin irgendwo eine Kurve gemacht, nach da unten zu dem Maschinenschacht, wo wir eben waren, so leicht schräg, um das ganze Ding hier zu belüften, um eine Luftzirkulation in dem Bergwerk zu schaffen. Dass die Luft einmal komplett rund da rein, da raus oder sich austauschen kann. Das nannte man Bewetterungsstollen. Das war aber alles zu. Das war alles hier zu. Hier waren Gebäude drumherum. Das war. Da stand der Förderturm. Das, genau. Hast du vorhin auf deiner Karte die zwei roten Punkte, waren nämlich zwei Fördertürme? Genau. Der kleine unten am Maschinenschacht und der große hier. Wir gucken uns die Karte gleich nochmal an. Ist das von der Größe her vielleicht vergleichbar mit dem Förderturm von der Grube Franziska? Da steht ja noch einer hinten. Genau, der Förderturm vom Maschinenschacht ist ungefähr von der Größe mit dem Franziska-Schachtturm zu vergleichen, ja, in Hoffnungsthal. Und der mit dem Hauptschacht oben von der Grube. Okay. Genau so, ja. Wir haben das ja eben auf dem Bild auch gesehen. Der Förderturm von daher war ja relativ klein. Hiervon gibt es leider kein Bild mehr, wie der aussah. Ist ja nicht auf dem gesamten Bild damit drauf zu sehen, was da. Nee, das ist, auf der, da das ist von da unten seitlich in die Richtung fotografiert, nicht den Berg hoch. Privatarchiv ruht da bestimmt. Garantiert, mit aber. Sicherheit. Ist aber nicht dran. Ich habe diese Bilder leider. Nee, klar. Hast du den Heimatverein hier mal angeschrieben? Ja. Die haben mir halt ihre Internetseite da gegeben, wo ich heute Morgen die Bilder auch gefunden habe. Mehr haben die auch nicht. Hier vom Rösrater oder der Geschichtsverein oder was? Von Lope. Hier. Oder von Lope, der. Die haben unten auch die Tafel aufgestellt haben. Und okay. Die haben das ja auch gemacht. Kassen und so haben die auch. Ja. Machen die das auch? Okay. Meinst du, das Rösrad da so einen guten Nein, dann nicht. Die haben vieles gemacht hier. Also da gibt es mehrere. Ein Buch fehlt mir noch von denen. Psst. Ich möchte was ausprobieren. Nee. Ist nicht Loch. Nicht großes Loch. Gut. Backstein? Nee. Aber hier ist Backstein. Ja, wie ich eben schon sagte, hier war ja ein Gebäude drumherum. Das war halt gemauert mit so Backsteinen und Sachen. Hier sind quasi noch mit den Mauern Reste von Räumen von diesem Gebäude. Hier. Und hier stand der Motor und die Seilwinde vom Förderturm. Da sind hier, ihr könnt das jetzt von da aus vielleicht nicht so sehen. Müsst ihr mal hier hochgucken. So eine sehr komische Einbuchtung, so ein Quadrat. Und da unten hängt so ein Rechteck noch dran. Für Seilwinde und Motor. Die Füße von dem Förderturm, ich möchte jetzt nicht so nah hier dran gehen. Auf der Seite weiß ich nicht, ob man es noch sieht oder ob es mit abgestürzt ist. Aber hier unten sieht man noch den Metallanker davon, wo der hier über dem Loch drüber stand. Und natürlich das Gebäude geht da hinten dann auf einmal so komplett noch drumherum weiter. Dass man sich das mal versuchen kann, ein bisschen vorzustellen, so vor dem geistigen Auge, wie das hier ausgesehen hat. Und natürlich auch hier oben drumherum überall Halde, weil erstmal hat man die ganzen Sachen überall hingekippt, wo Platz war. Und dann später den Hang runter, damit sie aus den Füßen sind, aus dem Bergwerk unten. Und wie gesagt, da in dem Loch, da 520 Meter tiefer war das Ende ungefähr. Wer sich den Bewetterungsstollen noch angucken möchte, man kann da unten hinklettern in dieses größere Loch. Man sieht ja auch da, wo das zusammengefallen ist. Da, wo das tiefere Loch ist. Ja. Da nicht so nah dran gehen, aber der Rest hier drumherum sollte eigentlich fest sein, weil ich gehe davon aus. Eigentlich mal hier das Berühmte das letzte aussehen. Worte sollten eigentlich fest sein. Die letzten Worte eines Geocachers. Die das Gegenteil behaupten, bin ich wiedergekommen. Das, was dort in der Mitte die Vertiefung ist, ist ungefähr auch die Größe, wie die Ausmaße, die so ein Fahrschacht hatte. Und das drumherum. Ich persönlich gehe davon aus, das war ein Keller von dem Gebäude. Das war. Und für Sachen anzunehmen oder irgendwelche Ersatzseile zu musst lagern du da hoch? Oder ähnliches, was da runter musste. Ja, dann, danke. Kannst du mich mal hochziehen? Aber natürlich, sehr gerne. Ja. Bist du auch? Nein, ich guck nur, wie hier die Kante abbricht. Also von hier, da muss er zu Hause weitermachen, ne? Hä? Einer muss ja zu Hause weitermachen. Das sieht eigentlich. Das ich habe den Autoschlüssel. Das sollte eigentlich festhalten. In Ordnung, ich glaube euch mal. Auf jeden Fall, da kann man runter. Ich bin da ein auch schon da reingekrabbelt, um da mal reinzugucken, ein Foto reinzumachen. Ja. Habe ich auch überlebt. Es ist nur. Wie gesagt, das ist so ungefähr das Ausmaß, welche Durchmesser die hatten damals, die Schächte. Und der Rest wird höchstwahrscheinlich Keller gewesen sein. Ich sag's mal so, da liegen Fundamentreste von hier. Ja, ja, aber da hat auch mal irgendeiner gestanden und dachte, hui, fest. Ja, ja. Der Baum reicht ihren Ast, das reicht. Oder hast du sie etwa dick genannt? Würde ich niemals tun. Siehste. Also, ich gehe jetzt noch mal da runter und guck da mal rein, ob das Ding noch weiter zusammengefallen ist. Ja. Kein Maßstab für andere Menschen. Mach ein Video, wenn er weg ist. Ja. Bitte. Die letzten Erinnerungen an mich bitte einmal auf Video festhalten. Eigentlich ist das sicher da unten. Natürlich. Er ist nicht weiter zusammengefallen. Also wer mal gucken möchte, wer sich traut. Und hier sind auch noch Mauerreste unter den Bäumen. Auch hier. Ich mach mal Fotos für dich. Soll ich dir die Hand reichen? Braucht jemand eine Hand? Nein, geht runter nicht. Vielleicht gleich hoch. Wäre ich vorsichtig, da näher dran gehen. Oder da hinten mit den Betonfundamente. Aber das ist quasi der Bewetterungsstollen gewesen, wo man eben die Luftzufuhr hatte. Für die Umwälzung oder sowas. Kannst du weit reingucken, Frau? Ja, total. Brauchst du eine Taschenlampe? Wie gesagt, das Ding ist, geht, keine Ahnung, 20, 30 Meter da rein. Ich habe das mal mit dem Blitz innen drin fotografiert. Da siehst du dann, wo das innen zusammengefallen ist. Ach so, also doch ein Verbruch. Ja, ja, aber weiter hinten. Ah. Hier aus siehst du das Zusammengefallene noch nicht. Okay. Da brauchst du eine gute Kamera für. So, dann mit der Taschenlampe reinleuchten, ne? Genau. Möchtest du eine Taschenlampe haben? Sonst keiner, der gucken möchte? Ja. Weil hier siehst du, guck, da siehst du auch die Mauerreste noch. Und da ja, auch. Nur wieder die neugierigen Frauen. Ach, dann bin ich ja auch eine. Mhm. Aber hier gibt es auch Wildschweine. Ja. Ne? Weil das ist hier so klassisch. Also aufgewühlt. Und die Horden der Geocacher hier durch die Hand. Manchmal ist das so im Leben. Ja. Hoppala. Weißt du, ob und wenn ja, wie die Schachtwände gesichert waren? Ich gehe mal davon aus, mit guter deutscher Eiche, wie man das so macht. Das nehme ich an. Unter Tage zu Beginn mit guter deutscher Eiche und später, wie man hier an dem Tunnel da sieht, mit Beton, würde ich sagen. Aber genau weiß ich, ich habe so die Bergwerke hier noch nie von innen gesehen, auch nicht auf Fotos. Nee, ich dachte, also, da gäbe es vielleicht eine Dokumentation oder sowas. Leider nein. Denn bei der Tiefe müssen die ja da schon einiges an Sicherheit gebaut haben. Ja, ja, die. Oder naja, die haben gesagt, oh, das hat immer so geklappt. Ich meine, es ist ja hier nicht locker, ne? Also es ist ja Fels, den die da rausholen. Ja. Das heißt also, du hast ja eine gewisse Standfestigkeit. Ja. Und also ich gehe davon aus, dass der vertikale Schacht, da werden die gar nicht so viel Aufhebens drum gemacht haben. Seitlich die Schächte, ja, klar, musst du die Decke. Ja, das ist ganz anders. Und da werden sie wahrscheinlich Holz benutzt haben, weil Beton da rein. Nee, die haben also Betonpumpen in der Form gab es ja nicht. Und da unten irgendwas zu machen, das wäre natürlich eine Riesenbuckelei gewesen. Da kriegst du das Holz leichter rein. Die haben entweder den Holzverbau gemacht, ich glaube nicht, dass die hier Stahlverbau gemacht haben. Nee. Haben sie in den neueren Zeiten dann hinterher gemacht. Aber die alten Sachen sind also in Eiche, teilweise sogar in Fichte gemacht worden. Ja. Gucken wir uns nochmal zu. Und ich gehe davon aus, heute ist das alles im Bereich der Braunfäule. Ja. Da tippt man besser nicht an und sonst geht's schnell. Kommt die Decke runter. Die Strecken der alten waren niedrig gebaut. 80 cm hoch und 40 cm breit. Die Verzimmerung bestand aus oben und unten eingezapftem Eichenholz. Weil man sehr kleine Sandalen fand und die Strecken so klein gebaut waren, mutmaßte Rottländer, dass die Bergknappen sehr kleine Leute gewesen sein mussten, was wiederum auf eine fremde Völkerrasse deutete, weil die Deutschen damals von größerer Statur waren. Das entspricht jedoch nicht heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die damals auf der Bliesenbach gefundenen Haspeln waren aus Holz. Der Rundbaum, Durchmesser 20 cm, war 80 cm lang. Die Seile bestanden mutmaßlich aus Lindenbast. Im Oberbergischen war die Handhaspel mit 2 bis 4 Hasplern bis ins 19. Jahrhundert Tradition. Weil die Haspeln lediglich ein Haspelhorn, das heißt eine Kurbel, besaßen, war die Arbeit sehr anstrengend. Auf diese Weise konnten Lasten zudem nur aus geringen Tiefen gehoben werden. Rottländer fand hölzerne Tröge aus gehöhlten Baumstämmen zum Fortschaffen des Erzes und lederne Ranzen zum selben Zweck. Rinnenartige Ausschleifungen in den Böden der Strecken belegten das. Als Beleuchtung dienten runde Lampen aus gebranntem Ton. Sie waren ca. 4 cm hoch, rund und oben trichterförmig für Brennstoff, in der Regel Fett und Docht ausgebildet. Dies deutet auf das Mittelalter hin, denn zum Ende des Mittelalters setzten sich Froschlampen aus Eisenblech durch, die wiederum später von Acetylenlampen abgelöst wurden. Letztere waren betriebssicherer, sauberer und heller. Schauen wir uns noch mal kurz hier die Karte an. Wir befinden uns jetzt hier oben, genau an diesem Loch und rundherum auch alles Halbengelände, wo wir uns hier gerade befinden. Sieht man ja. Und hier stand dieser Förderturm und da ging es in die Tiefe. Und das ist auch auf den alten Karten, die ich heute Morgen gefunden habe, nur so ein ganz kleines bisschen bis da unten, wo wir eben waren, ging der Stollen da unter der Erde. Und nach da bis kurz hinter die Halde und in die Richtung bis ungefähr da, wo die historischen Bergbauhalden liegen. Also es war nicht wirklich groß da unten in 520 Metern Tiefe. Habt ihr eine Idee, warum? Nochmal die Frage. Nur das Schwarze hier ist quasi das Stollensystem in 520 Metern Tiefe gewesen. Ja. Warum ist das so klein im Gegensatz zu dem Rest? Ja, weil du vielleicht nur da Strecke hattest. Zum einen, weil du nur dort wahrscheinlich Erze hattest, die man abbauen wollte und konnte. Aber der Abraum war auch schwer rauszuschaffen. Und weil man den Abraum irgendwie da unten rauskriegen musste. Ich kann mir auch vorstellen, also in der Tiefe, welche Höhe haben wir hier vom normalen Gelände? Über Null, meinst du? Über Meeresniveau? Generell, höher als das Tal. Ja, aber wie viel? Ich denke mal nicht, dass wir im Bereich von 500 Metern sind. Das heißt, du brauchst auch richtig Wasserkunst, weil du musst ja auch das Wasser da unten rauskriegen. 200 Meter. Ne? Das heißt also, du musst dann 300 Meter, genau, weil deshalb da läuft ja richtig Wasser rein und das muss ja auch raus. Diese Verbindung zu dem Maschinenschacht gehabt, weil die wahrscheinlich mit diesem Maschinenschacht, mit den Pumpen, da unten das Wasser rausholen mussten. Erbstollen hast du nicht, weil du kannst nicht ableiten runter, weil du bist tiefer. Ja. Genau, das war nur hier, der blaue. Das war nicht ganz so tief. Nee, also bis dahin klappt's, aber alles, was tiefer ist, da musst du halt hochziehen bis auf den Erbstollen und dann läuft's halt weg. Und für die damalige Zeit, als das Bergwerk gebaut wurde, war das schon eine echte Leistung. So tief runterzukommen und dann pumpen. Da aber unten Wasser, auch abbauen Wasserkunst zu waren die schon richtig gut mit großen Wasserrädern, zum Teil archimedischen Schrauben oder so, haben die auch sehr viel gemacht. Und das hier, wie gesagt, was wir eben auf dem Bild gesehen haben, hier ist das Aufbereitungsanlagengebäude und das Hauptverwaltungsgebäude ist das, was da hinten noch steht, wo wir dran vorbeigelaufen sind, gehörte auch zur Aufbereitung. Weil die hatten nämlich hoch, die konnten über den Wald drüber gucken, was die Leute da unten machen. Und das ist, das hatten wir uns ja angeguckt und wir sind jetzt auf dem Bild ungefähr hier irgendwo. Also die Aufbereitungsanlage, diese riesig große hier und Verarbeitung von den Erzen war getrennt von hier oben, wo das abgebaut wurde. Es wurde dann runtergefahren, wahrscheinlich war hier auch schon irgendwo so eine Lorenbahn oder da oben oder sonst wie, dass es nach unten gebracht werden konnte, aber abgebaut wurde hier oben, verarbeitet wurde unten. Ich gehe davon aus, dass sie eine Bremsbahn hatten. Und, höchstwahrscheinlich, irgendwo hier, wahrscheinlich hier. Da und so die Wäsche dann. Unten dann. Genau, und hier fangen dann die Teichanlagen an und die gehen ja dann da runter in die Richtung, wo wir mit den Autos geparkt haben. Die hatten aber, glaube ich, auch hier, guck mal, da sieht auch wie so ein Förderband schon, was hier rumläuft über das Grundstück. Das hier, so ein Hochförderband oder eine Erzrutsche, irgendwie sowas. Sieht zumindest danach aus hier, diese Bahn. Wenn man da jetzt eine Lore drauf sieht, dann macht das Ganze wieder anders. Ist aber keine, oder? Ja, das ist schwer zu sehen. Ich meine, überleg mal, das Ding, das müsste dann im Zweifelsfall diese Breite haben. Mhm. So, und dann bist du kleiner als ein Pixel, um hier drauf die Gleise zu sehen. Also, ja, ist halt ein uraltes eben, Foto. Eben, deswegen. Ne? Da. Aber was haben wir denn mit dem Korpus drin? Ja, das könnten Gleisquerbohlen sein. Der Abstand ist aber zu groß eigentlich. Der geht auch nicht hier weiter. Ja. Wie auch immer. Aber es wird auch gegen eine Rutsche sprechen, ne? Ja. Förderband um die Kurve ist auch immer schwierig. Ja, aber wenn du mit Loren fährst, musst du die leeren Loren ja auch wieder hochkriegen. Du brauchst eine Bremsbahn. Ja, ja. In der Regel. Eben. Ja. Also im Freudental, in Immekeppel. Da spricht einiges für die Rutsche eigentlich. Ja. Im Freudental, in Immekeppel war es eine Bremsbahn. Die haben die runterrollen lassen und hoch haben die Pferde die gezogen, die Loren, auf dem anderen Gleis. damals. Quasi auch den ganzen Abraum aus der Aufbereitung wieder da hochgekarrt. Auch aufwendig. Ja, aber man wollte es nicht im Ort haben. Ja, man hat es dann wieder dahin zurückgebracht, wo es herkommt. Verursacherprinzip. Genau. Ja, wir waren mit dem Frank, ein Mitpodcaster von mir, der jetzt leider verstorben ist an Krebs, hatten wir mal in Weihershagen den Steinbruch gemacht. Und da fandest du dann von der Bremsbahn und so oben noch die Maschinenfundamente, wo die gelaufen ist. Da gibt es eine Aufnahme von. Und also da fandst du noch sehr, sehr viel. Mhm. Aber das ist halt Steinbruch, ne? Das ja. War jetzt nicht Grube. Das Nummer. War nicht Grube, aber die haben da auch. Im Prinzip vergleichbar. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, das kommt mir hier, obwohl das kommt einem ja immer bekannt vor. Ich glaube, es war die Silberkuhle, die sieht auch so aus. Du kommst einen Weg rauf und dann hast du hier auch so eine Treppe drin und da musstest du irgendwas gucken. Ich glaube, das war das. Also, weil hier wüsste ich jetzt nicht. Trotzdem kam mir hier oben die Ecke so bekannt vor. Also hier vorne die. Und gerade weil man da was gucken soll, das ist aber locker 10 Jahre her, wenn. Aber ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Zu Hause habe ich nachgeguckt, weil es ließ mich doch nicht los, dass mir diese Gegend so nachhaltig bekannt vorkam. Und ich fand mein Log vom 9.10.2016 für den Earthcache der Grube Bliesenbach. Halloa! Earthcache Day! Also habe ich mich bei herrlichstem Wetter mit Hovig und plus Chris aufgemacht, um die Grube zu besuchen. Kurz vor der Halde kam uns dann ein Geländewagen entgegen. Der Fahrer informierte uns, dass oben im Hang wohl die örtliche Jägerschaft säße. Was speziell bejagt würde, konnte er uns jedoch nicht sagen. Da wir allerdings nur noch gute 70 Meter von der Halde entfernt waren, spazierten wir weiter. Ich denke, dass wir die Fragen beantworten konnten. Bei dem ganzen unterschiedlichen Gestein besteht allerdings die Gefahr, sich die falschen Steinchen anzuschauen. Naja, zumindest die Backsteine konnten wir sicher ausschließen. Es dankt fürs Herführen, TJ. Ich meine, in der Mangelung eines Förderturms hast du jetzt hier einen Jägerturm, das ist ja auch nicht schlecht. Sieht doch auch gut aus. Machst eine kleine Rolle rein und dann kannst du sagen, guck mal hier, it's not about the numbers. Also kriegen wir heute wieder 2 Punkte, Frau. Ich habe übrigens, was ich noch sagen wollte, ne? Und ich hatte doch recht, nämlich in unmittelbarer Nähe am Dümmer, nicht 4 Kilometer weg, klar, die waren auch da, aber in unmittelbarer Nähe waren noch 2 Dosen. Die hätten wir unproblematisch fußläufig mal eben so. Aber du hast gesagt, die nächste ist 4 Kilometer weg. Nein, weil ich in die falsche Richtung gegangen bin. Weil die wollte ich nämlich machen. Nein, ich machen wollte, war 4 Kilometer. Achso, weil die beiden wollte ich machen. Die wollte ich nämlich machen. Und dann habe ich das so verstanden, als hätte es nur noch die in 4 Kilometer wäre die nächste. Und deswegen wollte ich nicht. Sonst hätte ich die nämlich noch gemacht. Jetzt muss ich nächstes Jahr. Ich hoffe, die liegen dann da noch. Sonst legst du eine neue. Ja. Wir könnten ja theoretisch auch. Ah nee, aber das wäre ein Event im Rahmen eines Events. Das geht nicht. Da müssten wir eine halbe Stunde irgendwie vielleicht am Aussichtspunkt Nord. Für. Ah, mal gucken. Ist natürlich schwierig, solange du nicht weißt, welche. Oder. Ja, aber wir können das. Nee, wir können das ja auch auf diesem Parkplatz machen. Oder im Olgahafen. Das ist nicht weit. Dann machen wir Olgahafen, zur Not legen wir die. Dann müssen wir gucken. Vielleicht zum Mittagessen. Oder am Freitagnachmittag schon. Vor dem Abendessen, weil da passiert ja noch nichts. Dann machen wir das dann. Geocaching-Event am Olgahafen. Das ist doch nett. Halbe Stunde. Dann gehen wir zum Abendessen ins Freizeitheim. Klingt nach einem Plan. Kommt der Fasi bestimmt, wenn er kommt. Aber die haben die Videos noch nicht drauf. Aber von der Hauptbühne. Aber ich gehe mal davon aus, das Musical, das wird es mit Sicherheit als Video geben. Ja, also da gehe ich von aus. Ja, kannst du dir dann runterladen. Die werden das ja auf der Podstock-Seite verlinken. Ich sag dir Bescheid, sobald das da ist. Ja, zur Not kriege ich das auch in der Signal-Gruppe von Esel und Teddy mit. Die werden das ja da breittreten. Nee. Nee. 4,6 habe ich. Wo habe ich denn die Schritte gekriegt, die du nicht hast? Du bist mehr mit dem Rein und Raus. Ach so. Wegen Rein und Raus und Rein. Okay. Schwärme. Reingreifen in den Hänger, rausheben, rein in den Verkehr. Und du meinst, das sind Schritte? Das zählt der Arm als Schritte. Ja, 502, da steht es auch drauf. Die tiefste Sohle 522 Meter unter dem Talgrund. Ja, siehst du da, das siehst du sehr, sehr schlecht, den Förderturm. Mhm. Aber der ist ähnlich wie der von der Franziska. Ja, genau. So. Ist auch relativ klein gewesen. Aber was haben sie da drin gehabt? Ich meine, das müsste ja dann von dem Förderturm das Maschinenhaus gewesen sein. Das Maschinenhaus ist wahrscheinlich hier unten drunter und das könnte eine Glocke gewesen sein. Man hatte doch immer diese hochstehenden Ding-Ding, diese Schichtglocke. Die Frage ist natürlich, warum sie das Dach so weit nach hier rausgezogen haben, wenn sie von hier hinten, klar, die Schräge deutet darauf hin, dass das von hier hinten das Maschinending sie kam, aber dieses kleine Dach hier drauf, unten drunter, deutet für mich eigentlich hin, dass, weil die hatten ja eine Dampfmaschine von dem Maschinenschacht, das heißt also, ich mutmaße, dass hier die Dampfmaschine drin war, nicht hier hinten. Also da müsste man nochmal gucken. Möglich, ja. Andererseits, da ist ein Schornstein, hier ist ein hoher Schornstein, aber was hatten sie dann da? Also das ist... Ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn die Sachen nicht dokumentiert sind, dann herauszufinden, was ist eigentlich wo. Ja, aber du kannst analog mal in anderen Gruben gucken, wie waren die aufgebaut, weil grundsätzlich mal, die Fördertürme sahen alle relativ gleich aus und die haben sich dann viel abgeguckt, ne? Also in der Regel gehe ich davon aus, dass die gleichartig gebaut worden sind. Das heißt also, ich habe hier meinen Turm, auf der Seite von dem Turm, also was weiß ich, kurze Dachseite, lange Dachseite, habe ich halt meinen Motor, wo ich meinen Aufzug mit hochziehe und das müsste alles dieselbe Soße gewesen sein. Wir hatten es vorhin noch von der Sache mit den, wo der Kollege hier sagte, wegen Mindestlohn und so, ne? Ich habe hier gerade was Schönes gelesen. Keiner der Bergleute ist durch seine Arbeit zu Wohlstand gekommen. Der geringe Lohn hat oft gerade zum Leben gereicht. Profitiert haben außer den Grubenbesitzern andernfalls die örtlichen Fuhrunternehmer und Gastwirte. Cool, ne? Nicht die, die gearbeitet haben. Nicht die im Bergwerk gearbeitet haben. Steht hier unten als letzter Absatz auf dieser wunderschönen Infotafel. Und die Diamanten fördern, das sind auch nicht die reich werden. Und die Arbeitsbedingungen waren wahrscheinlich nicht gerade gut. In dem Artikel, also hier an der Säule steht drin, dass die Arbeitsbedingungen sehr, sehr schlecht waren, dass das Alter, das Höchstalter, was ein Bergbau... Arbeiter erreichen konnte, war 45 Jahre. Ja. Weil er vor Staublunge und vor dieser körperlichen Entbehrungen und vor allen Dingen auch Schwermetalle. Genau. Ja, da hättest du es besser gehabt, wenn du in Lindlar im Steinbruch gewesen wärst, weil die haben nämlich Geld abgezwackt von den Leuten in eine Witwen- und Waisenkasse. Wenn nämlich dann die Leute an Staublunge gestorben sind, haben die Witwen und Waisen Geld aus dieser Kasse bekommen, damit sie dann nicht mittellos dastehen. Das ist gut. Das haben wir gehabt bei uns. Das war der Vorläufer. Das war der Vorläufer davon. Zur Witwenrente. Und zum Ort, genau. Ja. Sehr schön. Ja. Die Entlohnung um 1870 war dürftig. Ein Schachthauer verdiente ungefähr 2 Mark, ein Schlepper 1,60 Mark bis 1,70 Mark. Für eine 8-stündige Schicht wohlgemerkt. Das war der Tageslohn. Darum war die Motivation für die lange harte Arbeit niedrig, weil die meist kinderreichen Familien kaum ernährt werden konnten. So hatte jeder noch einen Garten, ein Stück Feld oder eine Wiese zu bewirtschaften, auf der man sich einige Ziegen, sogenannte Bergmannskühe, hielt. Dennoch kam man oft nicht ohne Schulden aus, die nur zurückgezahlt werden konnten, indem man die Kinder nach der Schule in die Grube oder die Fabrik schickte. 1882 ging der Gewinn der Gruben im Umfeld Castor Silberkaule Bliesenbach zurück und fiel fast auf Null, sodass der Durchschnittslohn für den erwachsenen Grubenarbeiter auf 1,50 Mark fiel. 1887 lagen die durchschnittlichen Nettoverdienste für eine 8-Stunden-Schicht Hauer 2,10 Mark, Förderarbeiter 1,65 Mark, Aufbereiter bzw. Tagesarbeiter 1,50 Mark, jugendliche und weibliche Arbeiter 1,05 Mark, und Handwerker 2,60 Mark. Davon gingen gegebenenfalls noch Beiträge in die Knappschaftskasse ab. Die Belegschaft im November 1890 in der Grube Bliesenbach betrug 178 Arbeiter. Davon 90 Hauer, 21 Schlepper, 3 Maschinisten, 52 Aufbereiter mit insgesamt 9 Beamten. Der Hauerlohn je nach Leistung lag zwischen 2 und 3,50 Mark. Schlepper verdienten 1,75 Mark bis 2,60 Mark. Ein Aufbereiter durchschnittlich 1,60 Mark inklusive der jugendlichen Arbeiter, das heißt 2,10 Mark für Erwachsene. Laut eines Berichts des Bürgermeisters 1896 beschäftigte die Bleierz- und Blendegrube Bliesenbach 570 Arbeiter. Monatlich würden 120 bis 130 Doppelwaggon Blei und Zink gefördert und die Grube hat im Jahr 1894-1895 einen Reingewinn von 715.572 Mark abgeworfen. 1899 steigen die Löhne dann pro Arbeitstag, pro Hauer und Leerhauer auf 3,56 Mark, Aufbereiter 2,88 Mark und Jugendliche 1,30 Mark. 1896 wurde eine Pferdeeisenbahn von der Bliesenbach bis nach Lopa an die Aggerstraße gebaut. Damit gelang der Anschluss an die Eisenbahn. Auf der Hinfahrt wurden Erze transportiert, während auf der Rückfahrt Ausbau- und Betriebsmaterialien für die Grube befördert wurden. 1897 errichtete man eine Kantine, in der täglich zwischen 80 und 100 Mittagessen ausgegeben wurden. So ein Mittagessen kostete den älteren Arbeiter 30, den jüngeren 20 Pfennig. Somit ein Achtel bis ein Zehntel des Tagesverdienstes. Auch konnte man dort in einem Matratzenlager für weitere 10 Pfennige übernachten. 1909 ging der Betreiber, die Bergwerk AG Bliesenbach, Konkurs, möglicherweise auch wegen eines Grubenbrandes, der sich 1909 ereignet haben soll. Und die Grube wurde von der Gewerkschaft Aggertal aufgekauft. Im Ersten Weltkrieg im Zeitraum von 1914 bis 1918 waren rund 90 Kriegsgefangene in der Grube tätig. Mit diesen stand die Belegschaft 1918 bei 112 Bergleuten, die sich bis Kriegsende auf 190 Personen steigerte. Beim Abteufen des Blindschachts konnten jedoch keine weiteren ergiebigen Erzschichten gefunden werden, sodass der Betrieb 1926 eingestellt wurde. 1919 wurde zudem ein Stauweiher angelegt. Auf der Anlage wurde eine Flotationsanlage betrieben, die die Teichschlemme der Wäsche aufbereitete. 6 Jahre nach Einstellung des Betriebs wurden 1932 die letzten 5 vorhandenen Wohnhäuser verkauft. 1983 sprengten Pioniere die Ruinen der Maschinenhalle und des Mahlwerks. Wenn du hier mal in das Wasser guckst, ne, du hast hier auch leicht bräunliche Ablagerung. Ne, das ist also alles noch vom Erz, von dem Eisen, was du hier drin hattest. Das ist auch in Kaltenbach, da ist irgendwo neben der Straße, da ist plötzlich im Hang ein richtig rotbraunes Stück und da weißt du, dass da die Scheiße rausgelaufen ist aus dem Berg. Das ist schon spannend. Weißt du, in der Jugend, als ich so 20 war, da gab es noch so viele Möglichkeiten, wo man hätte reingehen können, weil keine Gitter, nichts verfüllt. Weißt du, du hattest Möglichkeiten, da hat es sich nicht interessiert. Ne? Da war ja eher so Frauen, Autos, geil. Und und heute? Ist nichts mehr. Wir sind damals in die alten Stollen im Rosterberg in Siegen rein, soweit wie wir kamen, mit Lampe und haben geguckt. Und ich weiß von Leuten, die da viel weiter waren als ich, die berichtet haben, dass es da richtig große Hallen innen drin gegeben hat, riesengroß. Und als jetzt die Nachbearbeitung der ganzen Tagesbrüche gewesen ist, dann sind die ja, weil der Beton, den sie oben reingeschüttet haben, unten im Tal auf der Straße wieder rauskam. Ja. Ist ja eine Fachfirma aus dem Erzgebirge, da 2,5 Jahre im Berg gewesen und haben da Sicherungsmaßnahmen sehr aufwendiger Art gemacht. Und was da erzählt worden ist, was die da vorgefunden haben an großen Räumen und dergleichen, das muss wohl enorm gewesen sein. War das möglich, also war das auch schon in Kriegszeiten da? Und ja, war es mutmaßlich dann eine Untertageverlagerung? Weil in den letzten Kriegsjahren hat der Adolf ja sehr viele kriegswichtige Industrie. Munitionsproduktion und sowas. Und gerade Sprit, ein Hydrierwerk beispielsweise, ne? Oben im Hönnetal. Da gab es also die Schwalbe 1, das war in einem Kalkbergwerk. Da sind riesengroße Hallen drin, die haben 10.000 Zwangsarbeiter da reingekloppt. Das sind Hallen, die sind, ich sag mal, so breit wie der Parkplatz und ungefähr Ja, so fast so hoch wie da die Tanne. Und also sowas muss wohl da nicht gewesen sein. Das waren 11 Kilometer Gang, ja. Und da waren überall Kammern. Ja. Die wollten da so ein Ding bauen, aber die Amerikaner waren da, bevor das Ding in Betrieb ging. Deswegen hast du in diesem Bergwerk noch richtig hohe Halden von dem Abraum, den sie gar nicht mehr rausgebracht haben. Sehr, sehr spannend. Es gibt dazu ein Buch, das heißt, es gab keinen Sprit in Schwalbe 1. Das haben zwei Leute geschrieben. Ich hatte mal Kontakt zu denen, weil ich wollte mir das dann auch mal angucken in den Bereichen, wo man da nicht rankam, aber das hat dann leider nicht geklappt. Und jetzt habe ich da auch nicht mehr so den Bock drauf. Ich bin halt alt, ne? Okay, dann wünsche ich dir eine Krabbeln. Gute Zeit. Ja, ich dir auch. Mach gut. Danke. Mal einen Schluck trinken, wa? Dies war die Exkursion zur ehemaligen Grube Bliesenbach. Ohne Hintergrundinformationen ein unspektakulärer, bewachsener Hügel. Zusammenfassend: schottrige Wege, ein paar Gebäudereste, Bodensenken, bräunliche, teils glitzernde Steine, Vegetation und Zecken. Mehr ist nicht geblieben. Die Natur holt sich alles wieder. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 258 vom 01.05.2026. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und mir gewogen.